Dokumentation. Ein trivialer Vorgang. Zur Meditation wird man manches zu sagen haben, was schon bekannt ist. Wer sie beschreiben will, der wird von etwas sprechen, was die Leute bereits erlebt haben. Er wird seine eigenen Worte dafür wählen, aber die Leute werden besser, als er wissen, wie die Sachen zu verstehen sind, um die er sich bemüht hat. Es wird wahrscheinlich mehr Wege als Ansatz für die Meditation geben, wie Sterne am Himmel und Sandkörner auf der Erde vorhanden sind. Das können wir getrost so annehmen. Jeder Mensch kennt sich besser als wir mit dem eigenen Dasein aus. Da wird es auch so zu erwarten sein, dass die Menschen ihren Senf dazugeben werden, wenn wir zu ihrem Dasein etwas sagen. Außer bestätigenden Worten möchte niemand etwas hören. Jedoch werden wir nicht auf die Menschen eingehen, wenn wir über Meditation sprechen. Vielmehr beschreiben wir, was den universellen Menschen ausmacht. Die Tatsache, dass kontemplative Momente im Leben eines Menschen vorkommen können, erachten wir als gegeben und bekannt. Davon zu schwärmen wäre Unfug. Auf einfache Weise möchten wir sprechen. Die speziellen Gedanken und Ideen von uns haben nichts bewirkt. Was der Meditierende für sich einrichten soll, würden wir nicht wissen. Darin wird jeder Mensch frei sein. Alles kann getan werden, was im Rahmen des Denkbaren möglich ist. Der Text hier kann von jemandem gelesen werden, aber er wird ihn erwartungsgemäß nicht dazu bringen, in Einsicht zu verweilen. Etwas widerstrebt dem Menschen, wenn es ihm nicht gemäß wirkt. Dann erkennt er das Falsche daran und widersetzt sich der Sache. Es gilt, davon Abstand zu nehmen, was andere Menschen uns gesagt haben, und bei sich zu sein. Die eigene Vorstellung vom Leben ist eine wahre. Damit hat man bereits einen Schritt des Wegs getan, weil man sich zu sich selbst bekannt hat. Der Weg der Worte ist ein gebildeter Weg. Er ist nicht plastisch. Seine Nachvollziehbarkeit haben wir dennoch im Sinn. Darum achten wir auf die gute Nachvollziehbarkeit unserer Worte. Das Werk soll den Menschen anregen. Es soll ihn zu seiner Ansicht ermutigen und ihm die Einsicht verleihen, dass es von Wert ist, was er erkannt hat. Wir gehen davon aus, dass es die Worte sind, die den Weg von uns darstellen, den wir im Nachgang nachzuvollziehen haben. Die Frage, ob wir das eigene Wort verstehen, bedeutet so viel wie die Frage, ob wir auf diese Weise nochmals an den gleichen Punkt kommen werden, der es schon einmal ausgemacht hat, dass man erfährt, was das Gesagte bedeutet. Da sprechen wir also von der Reproduktion derselben Zustände. Wir möchten Gewissheit dafür haben, dass jemand unsere Position einzunehmen vermag. Da machen wir fest, was unsere Position ausgemacht hat. Mit Worten zeigen wir auf, welche Ausblicke und Einsichten uns von hier aus möglich sind, damit man erkennen kann, ob man schon die gleiche Position wie wir eingenommen hat. Sind wir auch nicht dieselben Menschen, so können wir doch, temporär gesehen, das Gleiche erfahren. Wir würden gewiss auf eigenständige Weise wiedergeben, was wir zu sagen haben, wenn wir unbedingt davon sprechen wollen. Aber es ist etwas Schönes, den anderen Mensch als wertvoll und wichtig genug zu betrachten, dass man ihn etwas gelten lassen kann. Wer von uns also Beachtung erfährt, den haben wir nicht verdrängt. Wir haben uns in seine Position begeben, aber wir haben dabei eine eigene Erfahrung gemacht. Diese Erfahrungen sind an unsere Person geknüpft. Das ist etwas, was in aller Dringlichkeit erkannt werden sollte. Wer als Person auftritt, der wird auch vernehmen, dass da gewisse Bezüge bestehen, die ausmachen, wer wir sind. Was wir erfahren, das steht damit in Verbindung. Unsere Einsicht resultiert aus unserer Einstellung zu diesen Dingen. Die eigene Sache machen wir wahr, aber es ist auch so, dass mehrere Menschen an derselben Sache festgehalten haben und so besser gemeinsam als gegeneinander wirken sollten. Wer seine Mitstreiter kennt, der sollte sich auch mit diesen zusammentun. Das verleiht uns manche Gelegenheit, um gut voranzukommen. Was wir gegenseitig abgesichert haben, Das führt eher zur Bestätigung als alles andere. Wer zu bestätigen vermag, was andere für sich gebraucht haben, der wird es auch für sich selbst einfordern dürfen. Da soll klar sein, dass die Ansichten eines Menschen zur Verständigung führen. Während unsere Einsichten bestenfalls in Klarheit stattfinden, geben wir verbal manches kund, was gehört werden möchte. Wer uns geglaubt hat, der hat das nach seinem Gutdünken getan. Wir haben ihn nicht dazu genötigt, uns zu vertrauen. Damit haben wir jetzt unsere Worte formiert und uns geschult. Wir bedenken ihren wahren Gehalt. Das macht uns bald etwas klar. Es sollen so die Sachverhalte bekannt werden, die uns bewegen. Das kann auf manchen ungewohnt wirken. Was hier gesagt worden ist, ist für etwas gut, aber es hat nicht für jeden dieselbe Konnotation an sich getragen. Die unterschiedlichen Standpunkte der Menschen sind nach wie vor zu vernehmen. Daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern. Es ist einfach so, dass nur ein Kopf unter einen Hut und auch nur ein Topf unter einen Deckel gepasst hat. So etwas liegt an der Sache selbstständig. Es ist die Natur der Dinge, die wir hier angesprochen haben. Die Meditation wird im Grunde ein einfacher Vorgang sein, wie er täglich bei uns vorkommen kann. Es herrscht mit einer gewissen Sicherheit keine Einigkeit darüber, was die dabei zu erfahrenen Momente ausmacht. Fakt ist, dass sie kontemplativ sein können. Dennoch wird jeder seine eigenen Erfahrungen mit ihr machen. Im Durcheinander der Meinungen gibt es wenig Geordnetes. So etwas macht unseren Alltag aus, dass die Menschen ihre Ansichten hervorgebracht haben. Da beharren sie auf ihrem Sein. Das ist klar. Das möchte ihnen auch niemand nehmen. Was jeden ausmacht, wird immer auch durch unsere Umwelt bedingt. Niemand wird so selbstbestimmt sein, dass er ohne die gute Luft noch atmen kann. Trotzdem müssen wir anerkennen, dass es jedem selbst obliegt, was er von der Welt verstanden hat. Wir sollten niemanden daran hindern, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Jeder kann nur seinen eigenen Weg und das eigene Wirken aufrechterhalten. Das hat auch der Autor Matthias Schneider so für sich ausgemacht. Da hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Sprachgestaltung zu betreiben und manches zu benennen, was seinen Sprachschatz erweitert. Die Gefilde, in denen er zu Hause ist, hat er so urbar machen können. Nicht weniger als das hat er im Sinn gehabt. Er stellt die eigenen Schriften in einfacher Manier her. Er stellt sie den Lesern freiwillig zur Verfügung, damit sie diese Schriften auch betrachten können. Da ist die Kartei, Baukasten, wie eine Zeitung, etwas, das von unterschiedlicher Aktualität sein kann. Mit diesem Werk geht er um. Dabei sichtet er sein Gedankengut. Die eigene Vorstellung kann er ihnen verdeutlichen, aber er wird sie kaum auf ihre Stellung oder ihre Person übertragen können. Das würde er auch gar nicht wollen. Jeder sollte selbst etwas dafür tun, dass er den anderen versteht. Im Mindesten sind seine Schriften als Abbilder seiner Gedanken- und Ideenwelt aufzufassen. Da sind diese Schriften wie die Labyrinthe seines Denkens zu erkennen. Was diese Innenräume aufgeschlossen hat, das versucht er zu erfassen. Da geht der Autor in sich und besinnt sich. Die Widerspiegelung seiner augenblicklichen Gedanken hat er im Sinn. Damit hat sein Impuls vor ihm die erforderliche Relevanz erhalten, um auch in das eigene Werk aufgenommen zu werden. So haben sich Impulse für Impulse die Gedanken in seine Schriften integrieren lassen. In wahrer Weise möchte Matthias Schneider seine Gedanken äußern, wie sie bei ihm vorgekommen sind. Damit wird es gut sein. Was er im Sinn hat, soll der Wahrheit dienen und seinem Leben gerecht sein.